Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Positiver Trend des Arbeitsmarktes, psychosoziale Notfallversorgung beim DRK und Abstiegsduell in Stöckse. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Die niedrige Arbeitslosenquote im Landkreis Nienburg hält mit 5,6% weiter an. Nach dem Januaranstieg ist die Arbeitslosigkeit schon im Februar zurückgegangen. Aufgrund der eher geringen Witterungseinflüsse konnte in den Außenberufen weitgehend durchgearbeitet werden, kommentiert Joachim Dünsing, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Nienburg-Verden. Unter dem Motto »Auch Helfer brauchen Hilfe« hat das DRK Nienburg Kräfte speziell in der psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte ausgebildet. Sie unterstützen das haupt- und ehrenamtliche Rettungsdienstpersonal kreis- und landesweit. Das sogenannte Notfallinterventionsteam ist aktuell auch regelmäßig in der Flüchtlingsunterkunft in Langendamm. Warum, erläutert Teamleiter Wilfried Gallas. Wenn Sie sich mit den Flüchtlingsfamilien mal unterhalten haben, was hier für Dramen hinterstecken, was die alles erlebt haben und dass teilweise hier sogar dann auch noch das an unsere Helfer 1:1 weitergeben. Sie fühlen sich vielleicht nicht verstanden, man spricht die Sprache natürlich nicht, man muss sich mit Handzeichen verständigen. Das ist für unsere Helfer über diesen langen Zeitraum, wo das jetzt schon läuft, halt auch so weit, dass das manchmal dann schon an die Grenzen der psychischen Belastbarkeit geht. Anfang dieser Woche haben die Tarifverhandlungen für die Helios-Kliniken in Niedersachsen begonnen. Diese betreffen auch die Mitte-Weser-Kliniken in Nienburg und Stolzenau. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten Einkommenserhöhungen von 7%. Der Helios-Konzern legte in der Verhandlungsrunde ein erstes Angebot von 2,1% vor. Die Tarifverhandlungen sollen am 11. April fortgesetzt werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den heutigen Abend sind 3 Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga angesetzt. In Stöckse kommt es zum Abstiegsduell. Der dortige Tabellen-14. Trifft auf den 15. Rodewald. Beide Mannschaften stehen aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. In Münchenhagen trifft der Herbstmeister auf den SC Hasbergen. VfL-Trainer Gorancho Georgiev zeigt sich selbstbewusst. Hasbergen ist eine gute Mannschaft, aber trotzdem, wir müssen vorsichtig sein und wir müssen unsere Spiele spielen. Und ich muss sagen, dass wir sind vorbereitet und mal gucken, was passiert. Außerdem spielt Nennorf gegen Seppenhausen-Balge. Anstoß der Partien ist heute Abend um 19 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.